E aí, gente? Hallo Leute. Voltamos. Wir sind wieder zurück. E eu quero entrar num assunto um pouco que talvez vai ofender um pouco a sua mente. Wir werden über etwas reden, das deinen Verstand kränken könnte. Porque a respeito da intimidade com Jesus, a gente foi ensinado muitas coisas nos foram ensinadas. Denn uns wurden betreffend indiger Beziehung mit Jesus viele Dinge gelehrt. E há ensino muito, muito enfático, principalmente nas igrejas mais tradicionais. Es gibt auch viele Lehren darüber, speziell in traditionelleren Gemeinden. Que essas igrejas, elas meio que rejeitam qualquer tipo de manifestação sobrenatural da voz de Deus. Die alle übernatürlichen Manifestationen der Stimme Gottes ablehnen. Isso é muito comum entre os presbiterianos, por exemplo. Zum Beispiel ist das bei den Presbyterianen sehr üblich. E é um conceito de que se você quer ouvir a Deus, und es ist das Konzept, wenn du Gott hören willst, vá ler a Bíblia. Du die Bibel lesen musst. É tipo isso, Deus, eles colocam o falar de Deus nos dias de hoje totalmente restrito aos escritos bíblicos. Sie limitieren die Stimme Gottes und die Kommunikation mit Gott nur auf die Schriften. E aí eu quero ler um texto com você de um relato de um livro de Atos para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Bevor wir weitermachen, lesen wir zuerst in Apostelgeschichte 10. Wir lesen Apostelgeschichte 10 ab Vers 1. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Soldaten von denen, die beständig bei ihm waren. Und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Am folgenden Tag aber, während jene reisten und sich der Stadt näherten, stieg Petrus um die 6. Stunde auf das Dach, um zu beten. Esse é o ponto que a gente vai começar a perceber certo choque na nossa mente. Das ist der Punkt, wo unser Verstand einen kleinen Schock bekommt. Deixa eu te dar contexto bem rapidinho do que estava acontecendo nesse período. Ich möchte dir einen Kontext zeigen, was zu dieser Zeit vor sich ging. Nós estamos falando de uma igreja que começou recentemente. Wir reden von einer Gemeinde, die gerade gegründet wurde. Que lá em Atos, no capítulo 2, foi revestida com o poder do Espírito Santo. In Apostelgeschichte 2 war der Heilige Geist auf sie gekommen. E os apóstolos e os discípulos estão pregando o Evangelho. Die Apostel und Jünger predigten das Evangelium. Curando os enfermos. Heilten Kranke. Manifestando sobrenatural. Manifestierten das Übernatürliche. Estão sendo perseguidos pelos judeus. Sie wurden auch von den Juden verfolgt. E eles eram meio que fora da lei nesse quesito religioso. Und sie waren so etwas wie außerhalb des Gesetzes, wenn es Religion ging. Mas eles estavam crescendo, as pessoas estavam se convertendo. Sie wuchsen super schnell. Viele Menschen gaben ihr Leben Jesus. Os sinais estavam acompanhando cada deles. Zeichen folgten ihnen allen. Eles tinham uma doutrina, uma rotina de comer juntos, de compartilhar juntos. Sie hatten die Gemeinschaft, gemeinsam zu essen und alles miteinander zu teilen. Mas tudo isso num contexto de Jerusalém e região. All das beschränkte sich auf Jerusalem und auf die Städte im näheren Umkreis, Jerusalem herum. Pedro e os primeiros discípulos pregavam somente aos judeus. Petrus und einige der ersten Jünger predigten ausschließlich zu Juden. Eles acreditavam que a promessa que havia sido dada por Jesus a respeito do Espírito Santo era exclusiva ainda a Israel. Sie glaubten, dass die von Jesus gegebenen Verheißungen über den Heiligen Geist nur für die Menschen von Israel waren. E aí, vamos ler o que aconteceu com Pedro. Was geschah mit Petrus? Ele chega na casa desse, ele recebe a visita desse centurião, ele vai, na verdade é o seguinte, ele está preparando para ser visitado por Cornélio. Er hatte alles vorbereitet für den Besuch von Cornelius. Na verdade, sem saber, ele estava se preparando. Er war sich dessen nicht wirklich bewusst, aber er machte sich dafür bereit. E a loucura é essa. Pedro, então, ele sobe para orar no terraço da casa que ele estava hospedado. Petrus ging also auf den Dachboden, wo er wohnte, um zu beten. Verso 10. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, entrou em êxtase. Schau Vers 10. Wurde aber hungrig und verlangte zu essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. E aí Pedro viu, versículo 11, céu aberto e algo semelhante a grande lençol que descia à terra preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Schau Vers 11. Und er sieht den Himmel geöffnet und ein Gefäß gleich einem großen leinenen Tuch herabkommen an vier Zipfeln auf die Erde herabgelassen. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. E aí uma voz lhe disse: Pedro, levante-se, mate e coma. Und eine Stimme erging an ihn: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Nós estamos falando de uma experiência espiritual de Pedro. Wir reden hier über ein Erlebnis, das Petrus hatte. E ele tá tendo uma visão sobrenatural. Er hatte diese übernatürliche Vision. E de repente ele está vendo todas as espécies de animais. Er sah all diese verschiedenen vierfüßigen Tiere. E répteis e aves. Und Vögel in der Luft. E ele recebe direcionamento dessa voz sobrenatural de que ele deveria matar e comer. Dann sagt ihm eine Stimme, all diese Tiere zu töten und sie zu essen. Lembrando, Pedro tá com fome. Vergesst nicht, Petrus war hungrig. Então, teoricamente, ele deveria estar vendo ali uma oportunidade de saciar a sua fome. Diese Szene könnte auch so gesehen werden, dass er dadurch seinen Hunger stillen konnte. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Vers 14. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Pedro reconheceu que aquela voz era de Jesus. Petrus hatte erkannt, dass diese Stimme von Jesus kam. E ele foi capaz de falar: Não, Senhor, eu não vou fazer o que você está falando. Und obwohl er die Stimme des Herrn erkannte, sagte er, dass er das nicht macht. Sabe por que Pedro falou que não ia fazer? Weißt du, warum Petrus sagte, dass er das nicht macht? Porque estava escrito na Bíblia. Weil es so in der Bibel steht. Na Bíblia de Pedro estava escrito que aqueles animais eram proibidos de serem comidos. Und in der Bibel, die Petrus hatte, war es verboten, diese Tiere zu essen. Se você lê os livros de Levítico e Deuteronômio, wenn du das Buch der Leviten im 5. Mose liest, você vai ver uma série de restrições alimentares impostas por Deus. Findest du eine Anzahl von gottgegebenen Restriktionen hinsichtlich Nahrungsmittel? Para os judeus. Für die Juden. Pedro era judeu. Petrus war Jude. Então ele não ia comer aqueles animais. Er würde diese Tiere nie essen. Acontece que Jesus estava falando para ele comer. Aber es war Gott, der ihm sagte, er sollte sie essen. E por que Pedro não ia comer? Warum wollte Petrus sie nicht essen? Porque estava escrito. Weil es geschrieben stand. Mateus, o que você está querendo dizer? Mateus, was ist der Punkt? Para o seu relacionamento de intimidade com Jesus. Für deine vertrauliche Gemeinschaft mit Jesus. Você vai ter que abrir mão de todo o conhecimento prévio religioso que você já teve na sua vida. Wirst du dein religiöses Wissen, das du im Leben angesammelt hast, loslassen müssen? Sabe por quê? Weißt du warum? Porque Jesus estabeleceu algo que é de pessoa para pessoa. Jesus hat etwas geschaffen, was von einer Person zur anderen Person kommt. Não é mais baseado escrito numa letra física que deve ser seguida através dessas regras de comportamento e tradições humanas. Diese Gemeinschaft ist nicht beschränkt auf ein paar Regeln und Anweisungen, die in einem Buch niedergeschrieben sind. E talvez você não esteja desenvolvendo uma intimidade com Jesus hoje. Und vielleicht entwickelt sich deine Beziehung mit Jesus nicht oder du wächst nicht darin. Porque não está escrito na Bíblia. Weil es nicht in der Bibel steht. Mateus está falando para mim que a Bíblia é desnecessária? Mateus, sagst du etwa, dass wir die Bibel nicht mehr brauchen? Não é isso que eu estou dizendo. Nein, das sage ich nicht. O que eu estou dizendo é para que você possa receber plenamente dessa intimidade com Jesus. Damit du ganz diese Intimität mit Jesus bekommst. Nada pode estar acima do seu próprio relacionamento com Jesus de pessoa para pessoa. Nichts kann über deine Beziehung mit Jesus stehen. Diese Beziehung ist von Person zu Person. Talvez isso seja pouco chocante para você. Das könnte für dich etwas schockierend sein. Mas aqui Jesus está falando para Pedro desobedecer à Bíblia. Hier sagt Gott zu Petrus, der Bibel gegenüber, ungehorsam zu sein. Ele está falando para Pedro comer algo que biblicamente era proibido. Sagt Petrus, dass etwas essen soll, das biblisch verboten ist. Pedro deveria comer desses alimentos. Petrus sollte diese Tiere essen. Mesmo que aqueles alimentos fossem teoricamente proibidos para aquele povo. Sollte sie essen, obwohl diese Tiere für diese Menschen verboten waren. Por quê? Warum? Porque Jesus havia completado uma obra e Pedro não havia percebido ainda a mudança a partir da obra de Jesus. Weil Jesus sein Werk vollbracht hatte, aber Petrus war in den Veränderungen dieses neuen Bundes noch nicht gefestigt. Pedro ainda estava com uma mentalidade e uma prática, uma tradição antiga, vivendo num período novo. Petrus hatte weiterhin seine Gewohnheit, seine Tradition, eine Tradition aus dem alten Bund, während bereits in der Zeit des neuen Bundes lebte. O que eu falei agora para você? Was hatte ich vor ein paar Einheiten zu euch gesagt? Nós não vamos descartar a Bíblia. Wir werden die Bibel nicht ignorieren. Nós vamos aprender de uma vez por todas. Wir werden ein für alle Mal lernen, que não há limites nem mesmo bíblicos de experimentar Jesus. Dass es keine biblischen Beschränkungen für dich gibt, Jesus zu erleben. E que você vai ter que abrir mão dos seus conceitos prévios até de interpretação bíblica. Und du musst dein altes Wissen oder deine biblischen Interpretationen loslassen. Para que Jesus possa trazer o verdadeiro significado do que está escrito, inclusive na Bíblia. Damit Jesus die wahre Bedeutung bringen kann, was in der Bibel geschrieben steht. Sabe por que muitos cristãos não desenvolvem intimidade com Deus? Weißt du, warum viele Christen ihre Beziehung mit Gott nicht entwickeln? Porque eles leem coisas na Bíblia. Weil sie in der Bibel etwas lesen. E eles tiram conclusões erradas do que está escrito. Und es falsch interpretieren. Porque antes de lerem a Bíblia, weil sie vor dem Lesen der Bibel, eles não vão para Jesus. Ihre Augen nicht auf Jesus richten. Eles não desenvolvem intimidade com Jesus. Und so in ihre Gemeinschaft mit Jesus nicht wachsen. Eu vou te dar um exemplo bem prático só para você entender do que eu estou falando. Ich gebe dir dafür ein praktisches Beispiel. 2. Chronicles 7. 2. Chronik 7, Vers 14. Tem aquela passagem, aquela famosa passagem: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se voltar para mim, se arrepender, eu vou livrar eles e tudo mais. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten, suchen mein Angesicht, kehren von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. De que vai me adiantar ler isso daqui? Was zeigt es, wenn ich das lese? Sem que eu tenha desenvolvido uma intimidade com Jesus pessoal. Ohne eine persönliche, vertrauliche Gemeinschaft mit Jesus zu entwickeln. Eu vou começar a achar, por exemplo, que esse meu povo aqui é, por exemplo, o Brasil. Ich beginne diesen Vers mit mein Volk, das Brasilien ist, zu lesen. E aí, se o Brasil, que é povo de Deus, se humilhar e orar. Wenn also dieses Volk, die Brasilianer, sich demütigen und beten. E eles buscarem a face de Deus. Wenn sie sich demütigen und das Angesicht des Herrn suchen. E eles se afastarem dos maus caminhos. Wenn sie von ihren bösen Wegen umkehren. Aí Deus vai ouvir dos céus. Nur dann wird Gott vom Himmel her hören. E aí vai perdoar o seu pecado. Und ihre Sünden vergeben. Curar o Brasil. Und ihr Land Brasilien heilen. Adiantou eu conhecer a Bíblia se não tiver intimidade com Jesus? Hat es genützt, dass ich die Bibel kenne, wenn ich keine Beziehung zu Jesus habe? Não, sabe por quê? Nein, hat es nicht. Weißt du warum? Porque é somente através da intimidade com Jesus. Weil es nur durch vertrauliche Gemeinschaft mit Jesus möglich ist. E ele vai me revelar quem de fato é o povo dele. Dass mir offenbart, wer sein Volk ist. Como que nós acessamos o seu perdão? Wie wir Zutritt zu seiner Vergebung haben. O que é de fato orar com Jesus? Und was es heißt, zu Jesus zu beten? O que é buscar a face do meu Deus? Was bedeutet es, sein Angesicht zu suchen? E como que eu vou me afastar dos maus caminhos? Und wie kann ich von meinen bösen umkehren. Porque se eu não desenvolver intimidade com Jesus a ponto de abrir mão de todos os meus conhecimentos passados, wenn ich keine vertrauliche Gemeinschaft mit Jesus zu einem Punkt entwickle, wo ich mein voriges Wissen loslasse, eu vou estar apenas reproduzindo comportamentos religiosos. Werde ich nur religiöse Gewohnheiten oder religiöses Verhalten entwickeln. Voltemos para Atos 10. Gehen wir zurück zu Apostelgeschichte 10. Tá lá Pedro, que havia recebido uma promessa, mas que ele não havia entendido perfeitamente. Wir haben hier Petrus, der Verheißungen empfangen hat, dessen er sich nicht ganz bewusst ist und sie nicht voll verstanden hat. Você mesmo depois pode ir ali em Atos capítulo 1, a gente não vai ler, mas Jesus fala que eles seriam as suas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Du kannst im Kapitel 1 der Apostelgeschichte lesen, dass sie Zeugen Gottes sein würden in Jerusalem, Samaria und bis zum Ende der Welt. O problema é que eles só ficaram em Jerusalém. Das Problem war, dass sie nur in Jerusalem waren. E eles acharam que a novidade de vida era só para aqueles que já eram judeus. Und sie glaubten, dass das Neue, das sie erleben konnten, nur für das Volk Gottes war. Específicos para a nação de Israel. Beschränkt auf die Menschen von Israel. Pedro não havia entendido ainda que agora o Espírito Santo é a renovação, né, o perdão, a remissão dos pecados era para todos aqueles que viessem a crer. Petrus war sich nicht vollkommen bewusst, dass die Vergebung der Sünden in dieser neuen Beziehung für alle möglich war, die glaubten. E o que Jesus fez com Pedro? Und was tat Jesus mit Petrus? Ele mostra lençol cheio de animais teoricamente impuros para Pedro. Er brachte dieses Leinen voll mit Tieren, die in den Augen von Petrus unrein waren. E essa voz no versículo 15 vai dizer o seguinte: não chame impuro ao que Deus purificou. Und schau im Vers 15. Und wieder erging eine Stimme zum zweiten Mal an ihn: was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Se Deus purificou, não chame isso de impuro. Schau, Vers 15. Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. O que é ofensivo à sua mente? Was ist hier für deinen Verstand anstößig? É que talvez você está tendo uma leitura bíblica que é antiquada. Vielleicht hast du eine altmodische Art, die Bibel zu lesen. E aí Deus está mandando você viver em novidade de vida quando você se considera pecador. Und Gott sagt dir, diese neue Lebensart so zu leben, während du dich immer noch als Sünder siehst. Deus está te chamando para tomar uma cerveja, mas você acha que isso é pecaminoso. Vielleicht sagt dir Gott auch, du sollst ein Bier trinken, aber du denkst, dass es Sünde ist. Talvez Deus está te direcionando para ir para um barzinho, para sentar com aqueles amigos seus que são mundanos. Vielleicht führt Gott dich in eine Bar, um mit Freunden zusammenzusetzen, die du als weltlich bezeichnest. Mas tudo isso é impuro na sua concepção evangélica. Aber aufgrund von deinem christlichen traditionellen Verstand ist das alles unrein. E aí você não desfruta disso. Und du kannst dich darüber nicht freuen. E você não brilha a sua luz onde as trevas estão. Und dein Licht kann im Dunkeln nicht leuchten. Ah, Mateus, você está levando as pessoas para o pecado. Mateus, möchtest du die Menschen in die Sünde führen? Não. Nein. Eu estou relembrando cada um de nós. Ich möchte nur jeden von uns daran erinnern, que há uma novidade de vida modelada por Jesus. Dass es ein neues von Jesus vorbereitetes Leben gibt. Que extrapola as tradições humanas. Das über alte menschliche Traditionen hinausgeht. Jesus era justamente a pessoa que veio, foi justamente a pessoa que veio para quebrar a tradição judaica. Jesus war die Person, die kam, um die jüdische Tradition zu brechen. Veja, ele não veio para quebrar a lei. Er kam nicht, um das Gesetz zu brechen. Er erfüllte das Gesetz. Mas ele quebrou a tradição judaica. Aber er brach die jüdischen Traditionen. Ele sentou com pecadores. Er setzte sich zu den Sündern. Ele comeu com publicanos. Er hat mit den Sündern gegessen. Ele permitiu com que a prostituta se aproximasse dele. Er erlaubte der Prostituierten, sich ihm zu nähern. Ele deixou aquela mulher com sangramento que era impura na religião judaica encostar nele. Er erlaubte es der blutflüssigen Frau, die in der jüdischen Tradition als unrein galt, ihn zu berühren. Ele começa a quebrar as tradições. Er begann, diese Traditionen zu brechen. Para mostrar a genuína essência de quem Deus é. Um die wahre Essenz dessen zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Você vai precisar abrir mão do seu conhecimento prévio bíblico. Du musst all dein altes biblisches Wissen loslassen. Para que você possa experimentar totalmente de quem Deus é. Damit du erleben kannst, wer Gott wirklich ist. Talvez a sua zona de conforto seja: não, Deus só fala do que está na Bíblia. Vielleicht ist deine Komfortzone darauf beschränkt, dass Gott nur das sagt, was in der Bibel steht. E quando Deus aparentemente disser algo que não está na Bíblia, ou pior, como foi em Pedro, contradizendo o que ele conhecia por Bíblia. Was ist, wenn Gott etwas sagt, das nicht in der Bibel steht, oder im schlimmsten Fall sogar konträr zu dem steht, was die Bibel sagt, wie im Falle von Petrus? A aula de hoje é sobre você aprender a confiar plenamente em Jesus. Diese Lektion von heute dient dazu, vollkommen Jesus zu vertrauen. Ele quer ressignificar todo o seu conhecimento, inclusive bíblico. Er möchte all deinen Erkenntnissen, deinem Bibelwissen eine neue Bedeutung geben. Para que você não coloque nenhum tipo de limitação na expressão de Deus através de você. Damit du dir keine Beschränkungen hinsichtlich dem Ausdruck Gottes auferlegst. Eu sei que parece ofensivo. Ich weiß, es klingt anstößig. Eu sei que dá um pouco de medo falar um pouco dessas coisas. Ich weiß, es ist etwas angsteinflößend, über diese Dinge zu sprechen. Porque nós temos um apego gigantesco com a tal da Bíblia. Wir leben in einer Art von traditioneller Abhängigkeit der Bibel gegenüber. Deixa eu só causar uma reflexão com você. Ich möchte dir einen Denkanstoß geben. Se a Bíblia é essencial ou ela é indispensável para o desenvolvimento de intimidade com Deus. Wenn die Bibel essentiell oder unerlässlich ist für deine innige Gemeinschaft mit Gott. Como que os discípulos serviam a Deus? Wie haben es die Jünger geschafft, Gott zu dienen? Responde aí. Kannst du antworten? Como que Paulo conseguiu pregar o Evangelho da Graça se não tinha Bíblia? Wie hat Paulus das Evangelium der Gnade gepredigt, wenn er doch gar keine Bibel hatte? Como que Felipe é trasladado de um lugar para outro depois de ter batizado um soldado da Etiópia? Wie wurde Philippus von einem an einen anderen Ort versetzt, nachdem er einen äthiopischen Soldaten getauft hatte? Qual que é o conhecimento bíblico, qual que era o embasamento bíblico de Felipe para ele acontecer tudo isso? Was war die biblische Grundlage von Philippus, dass so etwas mit ihm geschah? Nós precisamos ultrapassar no nosso relacionamento com Jesus. Wir müssen in unserer Beziehung mit Jesus dahinter schauen. Essas limitações humana. Wir müssen hinter all diese menschlichen Beschränkungen schauen. A Bíblia é importante? Ist die Bibel wichtig? Demais. Sehr sogar. Excelente instrumento que Deus nos concedeu. Es ist ein exzellentes Werkzeug, das Gott uns gegeben hat. Mas ela não é essencial. Aber sie ist nicht essentiell. Sabe o que é essencial? Weißt du, was essentiell ist? Você se render a Jesus. Deine Hingabe an Jesus. Você se expor ao Espírito Santo. Dich dem Heiligen Geist auszusetzen. Você permitir e crer genuinamente a depender em Jesus. Deine zulassen, deine Entscheidung vollkommen von Jesus abhängig zu sein. É você crer que Jesus pode e vai falar com você. Dein Glaube, dass Gott zu dir sprechen wird. Ainda que isso seja uma fala para ressignificar o que está até mesmo escrito naquilo que você entende por ser a palavra de Deus. Und sogar wenn diese Stimme kommt und eine neue Bedeutung gibt, wie du das Wort Gottes bisher verstanden hast. Continuando o raciocínio, como é que a Bíblia seria indispensável e a única forma de nós desenvolvermos intimidade com Deus? Wenn wir den Denkanstoß verfolgen, dass die Bibel so essentiell ist und dass wir ohne sie keine Beziehung mit Gott entwickeln können, como que as pessoas não letradas conseguiriam desenvolver intimidade com Deus? Wie ist es dann möglich, dass ungebildete Menschen eine Beziehung mit Jesus eingehen können? Por exemplo, zum Beispiel, as pessoas que não falavam nem grego nem hebraico nos tempos das cartas apostólicas. In Zeiten der Epistel gab es Menschen, die weder griechisch noch hebräisch sprachen. Ou pelo menos eles não eram letrados, eles não liam nessas línguas. Oder ungebildet waren und diese Sprache nicht lesen konnten. Porque haviam povos bárbaros sendo alcançados. Menschen lebten außerhalb von erreichbaren Zonen. Escravos, eles estavam se convertendo. Sklaven hatten zum Beispiel ihr Leben Jesus gegeben. E agora, o cara não sabe ler nem grego nem hebraico, como que ele vai ter intimidade com Deus? Und diese Menschen können weder griechisch noch hebräisch lesen. Wie kann so jemand eine Beziehung mit Jesus entwickeln? E para piorar, na história da igreja, a gente vai ver a Bíblia ficando restrita a só um sacerdócio. Noch schlimmer, wir sehen in der Kirchengeschichte, dass die Bibel ausschließlich Priestern vorbehalten war. Você acha que durante esse período Deus não falou com mais ninguém? Glaubst du, dass während der Zeit, wo Menschen keinen Zugang zur Bibel hatten, Gott nicht zu seinem Volk gesprochen hat? Então, enquanto não houve o acesso à Bíblia, Jesus não se manifestava às pessoas. Wenn also Menschen keinen Zugang zur Bibel Bibel hatten, hat sich Gott und Jesus dann diesen Menschen gegenüber nicht manifestiert. Até que alguém tenha traduzido a Bíblia, por exemplo, para Braille. Os surdos e os cegos, eles não conheciam a Bíblia, sei lá, os cegos, né, não conseguiam ler. Oder hatten zum Beispiel Blinde keine Möglichkeit, Gott zu hören, bevor die Bibel in Blindenschrift übersetzt wurde? Você consegue entender que a gente não pode reduzir o conhecimento de Deus a uma leitura bíblica? Kannst du verstehen und mir zustimmen, dass wir das Verstehen Gottes und die Beziehung mit ihm nicht auf das Lesen der Bibel beschränken dürfen? A gente precisa aprender a confiar no Espírito Santo. Wir müssen lernen, auf den Heiligen Geist zu vertrauen. O Espírito Santo vai nos mostrar toda a verdade. Der Heilige Geist wird uns die ganze Wahrheit zeigen. Inclusive o que está escrito na Bíblia. Inclusive allem, was in der Bibel steht. Nós vamos ler a Bíblia. Wir werden die Bibel lesen. Mas nós não vamos encaixotar Deus na Bíblia. Aber wir sperren Jesus oder Gott nicht in der Bibel ein. Porque até mesmo com esse conhecimento bíblico que nós devemos ter. Weil sogar mit dem Bibelwissen, das wir haben, deve ser iniciado em Jesus. Muss die Erkenntnis in Jesus beginnen. Precisamos conhecer a Jesus. Wir müssen Jesus kennenlernen. Mostrou o Pai. Der uns den Vater gezeigt hat. E compartilhou esse conhecimento através do Espírito Santo. Und uns dieses Wissen durch den Heiligen Geist gegeben hat. Para que através dessa intimidade, so dass durch diese innige Gemeinschaft, a Bíblia não seja livro extremamente útil. Die Bibel zu einem extrem wichtigen Werkzeug für uns wird. Algo que traz vida. Zu etwas, das Leben bringt. Algo que de fato possa ser instrumento de conversão e de trazer luz aos outros. Ein Instrument, das anderen Licht bringt. Sem intimidade com Deus, a Bíblia é só mais uma faca usada para ameaçar e matar pessoas. Ohne Gemeinschaft mit Jesus, Gott und dem Heiligen Geist wird die Bibel einfach zu einem Messer, das verwendet wird, andere Menschen zu attackieren und zu töten. E é por isso que na aula, daqui a pouquinho, na próxima aula, eu quero falar um pouquinho sobre a dependência de Jesus que nos leva a utilizar a Bíblia de maneira sábia. Deshalb möchte ich in der nächsten Lektion darüber sprechen, wie wir von Jesus abhängig sein müssen, damit wir die Bibel auf weise Art verwenden. Eu te vejo já já. Bis bald!